Goodbye Facebook. So hat sich heute Peter Schaar, der frühere Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, mit einer öffentlichen E-Mail von Facebook verabschiedet und angekündigt, seine Facebook-Seite noch heute zu schließen. Hintergrund des Abgesangs von Peter Schaar auf Facebook sind die neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen der sozialen Plattform, die keinerlei Rücksicht auf den Datenschutz nehmen. Denn diese neuen Nutzungsbedingungen sehen im Wesentlichen vor, dass Facebook künftig das gesamte Surfverhalten seiner Nutzer auswertet. Diese Daten zum Surfverhalten liefern ein ziemlich detailliertes Persönlichkeitsprofil. Wofür ein Facebook-Nutzer sich so interessiert, was er zu politisch umstrittenen Fragen denkt, wie risikofreudig oder konfliktscheu er ist. Die Auswertung dieser Facebook-Daten, die sogenannte Big-Data-Analyse, erlaubt einen sehr tiefen Einblick in die Lebensumstände, in das Denken, in die Persönlichkeit eines jeden einzelnen Facebook-Mitglieds. An solchen Daten sind viele interessiert. Für Werbekunden aus der Buchbranche kann Facebook so zum Beispiel herausfinden, für welche Titel ein Facebook-Nutzer gerade in Kaufstimmung ist. Regierungen sind an diesen Daten interessiert, weil sie mit smarten Analysewerkzeugen herausfinden können, was die Bürger zu einzelnen politischen und gesellschaftlichen Fragen wirklich denken. Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste sind an den Daten ohnehin interessiert, weil sie damit das individuelle Verhalten ihrer Zielpersonen genau prognostizieren können. Bei so vielen Interessenten verdienen Facebook und Co. mit den Daten ihrer Nutzer eine Menge Geld. So ist eine Art nachrichtendienstlich-industrieller Komplex entstanden. Daten und äußerst leistungsstarke Analysewerkzeuge sorgen für enorme Gewinne. Genau deshalb ist Facebook nun mit seinen neuen Nutzungsbedingungen, die seit heute gelten, vorgeprescht. Ob diese Nutzungsbedingungen nun dem Datenschutzrecht in Europa und in Deutschland widersprechen, kümmert Facebook dabei einfach nicht. Sie ziehen das durch, weil sie es können. Und andere soziale Netzwerke werden folgen. Noch mehr Daten erheben, noch genauere Persönlichkeitsprofile erstellen und noch mehr Geld verdienen, weil sie es können. Und warum können sie es? Weil sowohl die Bundesregierung als auch die europäischen Behörden nicht genug dagegen tun. Denn die profitieren auch von den Big-Data-Analysen des nachrichtendienstlich-industriellen Komplexes auf Grundlage der Nutzerdaten sozialer Plattformen.